Doch anstatt den Fehlschluss als Ganzes anzugreifen, stellen viele Geistes- und Sozialwissenschaftler vorsichtshalber grundsätzlich die These in Frage, dass irgendetwas angeboren ist. Mit diesem argumentativen Schachzug geht man auf den ersten Blick auf Nummer sicher. Das Manöver entspringt dem ehrenwerten Impuls, Rassismus und Sexismus zu bekämpfen, und es passt zur Idee der Gesellschaftskritik, dass wir als unbeschriebene Blätter auf die Welt kommen und nur durch unsere Umwelt oder Kultur geprägt werden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es trotzdem falsch. Auch wenn uns die Gesellschaft prägt, kommen wir nicht als unbeschriebene Blätter auf die Welt. Wenn wir den Menschen zum Besseren wenden wollen, müssen wir also erst einmal seine Natur verstehen. Und dazu gehören auch seine angeborenen Neigungen. Kurz gefasst, Angst ist ein Warnmechanismus des Körpers, der unsere Umwelt bewertet, indem er sagt, da ist eine Gefahr. Die Empfänglichkeit für einige Auslöser der Angst ist angeboren, wie die für Schlangen und Spinnen. Andere Auslöser sind kulturell erlernt, wie die Angst vor der Abiturprüfung oder vor Terrorismus. Angst reguliert unsere Kommunikation und unser Handeln. Sie äußert sich in einem universellen Gesichtsausdruck, der anderen eine Gefahr anzeigt, und sie motiviert uns zur Flucht und zu Vermeidungsverhalten. Angst ist dann eine moralische Emotion, wenn sie uns hindert, andere zu töten oder uns dazu verleitet, unsere Umwelt als bedrohlich anzusehen.